Don Beck, der in seinem System der Spiral Dynamics das Wissen von Graves aufgenommen hat, geht davon aus, dass sich gegenwärtig ca. 1% der Menschheit auf dieser integralen Stufe befindet. Diese Minderheit ist hauptsächlich für die technologischen Innovationen der letzten 2 Jahrzehnte verantwortlich. Wenn du wissen willst, zu welcher Wirksamkeit Menschen auf dieser Stufe fähig sind, schau in Silicon Valley. Während sich in Europa Regierungen und Unternehmen mit starren Regeln, altem Ehrgeiz und fast rührender Empfindsamkeit blockieren, gestalten exponentiell wachsende Unternehmen wie Facebook, Google oder Uber die Welt neu. Und das in einem schwindelerregenden Tempo, verbunden mit verblüffender Selbstsicherheit. Womit wir auch bei der Schattenseite dieser 7. Evolutionsklasse wären. Der gewaltige Schub an Gestaltungskraft, also dieser uranischen Kräfte, gepaart mit den technischen Errungenschaften der 4. industriellen Revolution, führt zu Arroganz und einer relativ unverhohlenen Verachtung für all jene, die es im Augenblick noch nicht checken und die sich zu langsam entwickeln. Menschlich ausgedrückt, dem integralen Selbst fehlt manchmal das mitfühlende Herz. Es ist von den eigenen neuen Möglichkeiten viel zu berauscht. Und diese Gefühlskühle bzw. Kälte ist typisch für Uranus. Unsere Hoffnung für die gegenwärtigen Herausforderungen liegt deshalb in der Heranreifung der 8. Stufe. Sie wird von vielen als Hüterbewusstsein oder auch als holistisches Selbst bezeichnet. Circa 0,1% der Menschen haben ihre kognitiven Fühler bereits in diese Ebene ausgestreckt. Die Verbundenheit, die wir zuvor hin und wieder in der Meditation oder in Gemeinschaftsritualen wie Fußball oder Tanz erleben, etabliert sich auf der 8. Stufe zur normalen Erfahrung und Einsicht. Der Einzelne erfährt sich sowohl als hochentwickeltes Individuum als auch das Ganze. Eine frische, moderne Form der Mystik stellt sich ein, die auch das weltliche Leben sanft durchdringt. Aus diesem sich immer tiefer verankernden Bewusstsein der Verbundenheit und des Allesseins reift in den Menschen auf der 8. Stufe ganz natürlich das Bedürfnis, das Ganze zu hüten. Und zwar nicht dort, wo ich die meiste Aufmerksamkeit erhalte, sondern wo mich das Ganze mit meinen Stärken am besten nutzen kann. Auf der Stufe 4 haben wir schon einmal die Bereitschaft zum Aufopfern empfunden, für die Familie, für den Glauben. Doch dieses Opfer war damals oft mit dem Verlust der Individualität verbunden. Dort damals haben wir unsere Bedürfnisse in der Hoffnung auf eine spätere Belohnung, zum Beispiel im Paradies, geopfert. Kein Wunder, dass wir uns später auf der 5. Stufe im ehrgeizigen Selbst so radikal davon abgewandt haben und lauthals gerufen haben, jetzt komme ich aber dran. Auf der 8. Stufe, im Hüterbewusstsein, sind wir erneut bereit, etwas zu opfern. Zum Beispiel den Spieldrang des integralen Selbst zum Wohle der Gemeinschaft. Doch es fühlt sich nicht mehr wie ein Verlust an. Zum einen, weil wir ein hohes Level an innerer Erfülltheit erlangt haben, zum anderen, weil wir uns in allem wiedererkennen. Wenn ich der andere bin, dann kann ich auch nichts verlieren, wenn ich mich für sein Glück einsetze. Dieses Hüterbewusstsein kann nicht mehr ausgrenzen. Während sich der empfindsame Part unseres Verstandes noch über Donald Trump empört, empfindet der hütende Teil tiefes Mitgefühl und weiß, auch dieses Wesen sind wir selbst. Hüter dienen. Nicht um zu gefallen, nicht weil sie müssen, sondern weil Leben in der Tiefe einfach dient. Hüter und Hüterinnen sind Menschen, die still im Verborgenen oder in führenden Positionen dienen. Es gibt in einem holistischen System keine Hierarchie des Wirkens mehr. Alles ist wichtig und alles ist unwichtig. Hüter speisen ihre Stille und ihr Mitgefühl an der für sie angemessenen Position in die Noosphäre, in das geistige Entwicklungsfeld der gesamten Menschheit ein. Für alle, für die dies zu mystisch klingt, hier noch einmal pragmatischer. Vor einigen Wochen führte ich ein Interview mit dem Zukunftsforscher und Unternehmensberater Professor Thompson. Ein Satz hat mich besonders aufhorchen lassen. Alle prognostizierten Megatrends der Zukunft haben eine Gemeinsamkeit. Sie verbinden hochindividualisierte Ichs mit wachen, an Werten ausgerichteten Gemeinschaften. Die Hüter dieser Welt werden sich in globalen Tribes vereinen, Stämmen, Netzwerken, die Nationen und Religionen überschreiten. Nicht um ihr Ich aufzugeben, sondern es freudvoll in einem starken Wir miteinander zu teilen. Es gibt also Hoffnung. Uranus ist die Triebkraft dieser Bewusstseinserweiterung. Uranus sorgt dafür, dass du nicht einschläfst, wo du gerade angekommen bist. Das wäre auch schade, denn da draußen und da drinnen ist noch so, so viel mehr. Uranus Umsetzungsimpulse. Genieße die geführte Meditation Der große Geist. Du findest sie im Downloadbereich auf der Website. Durchbreche deine Routinen. Denke jeden Tag mindestens einen frischen, verrückten, frechen, großen Gedanken. Überrasche dich und deine Liebsten mit neuen Handlungen. Wann hast du das letzte Mal gelacht, bis du Bauchschmerzen bekommen hast? Welche Komödie könnte dich so zum Lachen bringen? Oder wird in deiner Umgebung Lach-Yoga angeboten? Kann ich dir nur empfehlen, probier es einmal aus. Wo in deinem Leben glaubst du, dich zwischen zwei Kompromissen entscheiden zu müssen, die dich beide nicht völlig glücklich machen? Geh doch mal eine ganze Woche mit dem Gedanken schwanger, es gibt da draußen eine völlig überraschende Möglichkeit, beide Pole, Bedürfnisse, so miteinander zu verbinden, dass du auf nichts verzichten musst. Sei bereit, dich von dieser Lösung finden zu lassen. Suche bewusst immer mal wieder das Gespräch mit Querdenkern, Freigeistern, Andersdenkenden, um deinen Verstand zu lockern. Lies Bücher, in denen du nicht sofort alles verstehst. Die Zen-Meditation, besonders das Meditieren mit Koans, stärkt das Uranus-Prinzip. Ebenso Atemarbeit wie die Quantum Light Breath Meditation. Nimm ruhig mal an einem Trance-Tanz-Kurs teil. Die Vertiefung meditativer Zustände durch Soundtechnologien, die bestimmte Gehirnfrequenzen stimulieren, stärken das Uranus-Prinzip. Du findest im Download-Bereich eine Vorstellung der iAwake-Produkte dazu. Besuche überraschende, initiierende Seminare, bei denen du im Vorfeld nicht weißt, was geschieht. Zum Beispiel das bereits erwähnte One Experience. Bitte doch einmal einen deiner besten Freunde, dich mit einem oder einer Unbekannten zu einem Blind Date zu verabreden. Spring einfach mal auf einem Trampolin herum oder in einem Raum. Mach Abenteuerreisen. Beschäftige dich mit disruptiven Technologien und Ideen, die heutzutage oft aus dem Silicon Valley kommen. Das Thema Berufung. Lade einige offene, kreativ denkende Freunde ein. Schreibe auf die linke Seite einer Flipchart alles, was dir extrem viel Freude bereitet, auf die rechte Seite alles, was du sehr gut kannst. Dann geht für eine Stunde ins Brainstorming. Findet so viele Geschäftsideen wie möglich, die deine Kompetenz mit deiner Passion verbinden. Schreibt alles auf, egal wie verrückt es erst einmal klingt. Die Zukunftsparty. Lade alle deine Freunde zu einer sogenannten Zukunftsparty ein. Jeder soll sich der Frage widmen, wenn alles möglich wäre, wer möchte ich in 5 Jahren sein? Was für ein Leben möchte ich dann führen? Jeder zieht sich dann dementsprechend an, bringt Utensilien, Beweise aus der Zukunft mit und stellt sich dann auf der Party so vor, als wenn diese Zukunft bereits erreicht wäre. Das dehnt den Geist.